Nun, Parteigenosse Frank, Sie haben das gestern ja hier miterlebt. Erzählen Sie mal, wie war das? Ja, die Führerrede war etwa 20 Minuten vorbei. Und der Saal hatte sich zum größten Teil schon geleert. Es waren vielleicht noch etwa 100 von den alten Kämpfern noch im Saal. Und ich wollte den Saal soeben verlassen, war vielleicht noch einen Meter von der Ausgangstüre weg, als plötzlich in der Höhe im Saal ein Lichtschein erschien. Im selben Moment habe ich von hinten einen starken Schub, eigentlich keinen Stoß, sondern wenn ich stark geschoben würde, dann habe ich im nächsten Moment ein paar Meter weiter in der Richtung zum Ausgang wieder vorgefunden. Im gleichen Augenblick gab es ein donnerndes Geräusch, ein so und dann war eigentlich alles vorbei. Und ehe man sich nur überlegen konnte, was war, stand man in einer Staubwolke drin, dass man erstens überhaupt nichts mehr gesehen hat und zweitens, dass man überhaupt nicht mehr atmen konnte. Wir haben zunächst uns überhaupt keine Gedanken darüber machen können, was eigentlich geschehen war, sondern wir haben das Taschentuch vor den Mund gehalten und haben mal gesehen, dass wir den Ausgang kriegen. In der Garderobe draußen konnte man einigermaßen wieder atmen. Dann haben wir nach kürzester Zeit wieder Kerzen gemacht, sind wieder in den Saal rein und haben zunächst mal unten im Parterre, wo die Scheiben noch ganz geblieben waren, haben wir die Scheiben rausgeschlagen, dass wir mal wieder frische Luft reinkriegen. Und erst etwa vielleicht eine Minute oder anderthalb Minuten nachher hat sich der Staub dann so gesetzt, dann haben wir überhaupt erst entdeckt, dass die Decke eingebrochen war. Und dann kamen auch sofort die ersten Verwundeten, die sich selber befreien konnten, die unter Tischen oder Stühlen drunten lagen. Die waren noch verhältnismäßig gut dran, weil die gesichert waren. Und dann die schwerer Verletzten, die mussten wir dann allmählich rausschaufeln. Es waren vielleicht noch 50 von den alten Kämpfern, waren noch da, die noch unverletzt waren und bei den Bergungsarbeiten mitwirkten. Und zunächst ging es noch verhältnismäßig leicht, die leichter Verwundeten rauszukriegen. Später wurde es immer schwieriger, weil die Schwerverwundeten, die Toten, meist tief unter Schutt vergraben lagen. Da mussten die Helfer unter eigener Lebensgefahr, weil sie ja nicht wussten, ob die Decke, die stark herabhing, nicht im nächsten Moment nachstürzen konnte. Und ein Absprießen war zunächst nicht möglich, weil kein Material da war. Unter diesen Verhältnissen haben wir gearbeitet und mussten sehen, dass wir von den Kameraden wenigstens so weit wie möglich noch die meisten Leben draus kriegen.